What music? Herzlich willkommen zum Zeitgeist. Heute mit Stefan Dinter. Hallo da draußen an den Empfängern, liebe Empfänger und Empfängerinnen. Und Eckhard Breitschuh. Hallo aus Hamburg. Und meine Wenigkeit, Sascha Tau. Es ist der Sascha, der Sascha, der er ist kein Lascher. Nein. Der steckt dich in die Tasche. Mit allen Wassern gewascher. Hip-Hop, total unser Ding. Hip-Hop, ganz groß. Ich merke, Eckart, du bist intellektuell höchst stimuliert. Zumindest geschmacksnervlich, habe ich so das Gefühl. Ja. Oh. Was gibt's denn, Kuchen? Nee, das frische Brot, das immer mit der Gemüsekiste kommt. Brot. Gemüsekiste, hey. Ein köstliches Bauernbrot. Ja. Ja, das ist wundervoll. Wir sind die Gentrifizierung. Ne? Ich weiß. Da kommt auch jedes Mal so ein Button mit Spießer und Stehe dazu. Obwohl Bio-Spießer, ne? Aber ihr habt ja auch die Taz, dann ist ja in Ordnung. Haben ja. Die anderen Biospießer wahrscheinlich auch. Wobei, gut, da rege ich mich jetzt gerade wieder auf. Wie Sie das gehört finden. Dazu machen wir diesen Podcast. Die Taz ist einfach, also die hat schon eine schmutzige Liebe zum Boulevard mit. Und jetzt schreibt da einfach ein Idiot heute in der Taz darüber, dass all die Leute, die sagen, ja, aber männliche Beschneidung ist doch irgendwie Jahrtausende altes Kulturgut. Was würden die denn sagen, wenn Männer mit großen Messern, seid ihr noch da? Ist alles ja. Eingefroren? Ich ja, bin gut. Auch da. Nein, nein, ich kann mich nur nicht bewegen, wir seit lauschen, du Beschneidung gesagt hast. Ich muss Männer mit großen Messern an Mädchen rumschneiden würden. So. Und einfach, das ist also so perfide, männliche und weibliche Beschneidung zu vergleichen, ja. Ist einfach kranke Scheiße und ich. Aber die wollen ja nur wieder Leserbriefe, die wollen ja nur, dass ich mich aufregen. Und sie werden keinen bekommen. Nein, da haben sie die Rechnung ohne das Internet gemacht. Nein. Das ist wahrscheinlich eh nur eine Aktion der Post, damit die wieder mal ein paar Briefmarken verkaufen. Genau. Ja, ja. Ich meine, man muss doch immer die Frage stellen, wem nützt es, ja? Genau, cui bono, cui bono. Aber, du meinst, Beschneidung nützt der Post? So im Endeffekt kann man's denken, natürlich sie nach, denken Sie darüber nach. Die einzigen, die daran verdienen, ist doch die Post. Ja, es ist furchtbar. Ich will auch überhaupt nicht über Beschneidung reden. Das ist auch so dünnes Eis irgendwie. Weißt genau. Du? Ja. Du kannst es beschnittenes nur Eis verscheißen sozusagen. Mit einem. Ja. Aber ja. Verkauft sich wie beschnitten Brot. Okay. Man kann nicht einmal einer an die Pornoindustrie denken. Ja. Die sind doch alle beschnitten, ja? Sind die? Ja. Wo sind die doch denn rekrutieren? In der Regel, ja. Naja gut, wenn es amerikanischer Porno ist, denke ich schon, ja. Also, weil die werden ja automatisch alle beschnitten. Da gibt es ja auch Kampagnen gegen diese Genitalverstümmelung. Ja. Das Problem, also medizinisch gesehen muss man ja sagen, das Operationsfeld ist natürlich bei einem sehr jungen Kind sehr viel kleiner als bei einem etwas ausgewachseneren Erwachsenen. Ich weiß nicht, was der durchschnittliche Urologe dazu sagt. Der sagt wahrscheinlich, Dinter, du hast so keine Ahnung. Aber ich stelle mir immer vor, weißt du so, also ob ich mir was am kleinen Finger operiere oder am Daumen, das ist doch irgendwo ein Unterschied. Ja, ja. Aber wir wollten ja nicht über Beschneidung. Genau, ich wollte euch mal fragen. Ich wollte euch dann auch was fragen, aber fangen wir an. In einer der unzähligen Urheberrechtsdiskussionen, bla bla bla, da wurde dann auch mal Kickstarter genannt. Und dann meinte einer der Diskutanten, meinte dann, ja, Kickstarter ist ja auch doof, da ist ja der Künstler voll der Bittsteller. Und dann dachte ich mir so, Aber eigentlich ist man das dann nicht immer irgendwie, wenn man ein Projekt hat, was jemand anders finanzieren soll. Also deswegen, ich wollte euch mal... Nein, sagen, nein, nein, nein. Künstler waren schon immer autarke Persönlichkeiten, die aus einem reichen Schatz an Diamanten gezehrt haben. Und wenn du keinen hast, bist du offensichtlich kein Künstler gewesen. Nein, es geht ja nicht darum, dass... also natürlich klingeln die Verleger Sturm beim Künstler und wollen seine Sachen haben. Und er muss da natürlich nichts machen. Aber ich finde Kickstarter... Ich habe eine Selbstschussanlage an der Tür inzwischen. Eigentlich hinaus finde ich Kickstarter eine super Sache halt. Also ich weiß gar nicht, was es da so groß zu kritisieren gibt. Siehst du, ich hier hinterm Mond, erklär mal, was Kickstarter ist. Oh Gott. Eckhart, also die pass Taz, auf, oder Mama, was? Ich schick dir einen Fax. Die ist bestimmt auch bald auf Kickstarter. Auf jeden Fall. Da verdient auch wieder nur die Post dran. Also es gibt natürlich noch viele. Sascha, erklär du das mal. Ich back kurz einen Kuchen und komm dann wieder. Ja. Also es gibt nicht nur Kickstarter, es gibt noch mehr. Man nennt es Crowdfunding. Das heißt... Na, du sag doch Crowdfunding, dann weiß ich, wovon du redest. Entschuldigung. Das heißt nicht, dass dir jemand deine Gemüsekiste mit Sauerkraut bezahlt, Alter. Ich finde das eine coole Sache, weil, also was ich momentan auf Kickstarter halt vieles sehe oder verfolge, ist einfach, viele Leute aus der Computerspielindustrie wollen halt kleine Nischenspiele machen oder so Spiele, wo die ein großer Publisher halt niemals finanzieren würde, die gehen dann auf Kickstarter und präsentieren das Projekt, die haben dann die besseren Kickstarter-Projekte haben dann teilweise schon Globi. Globi? Als Projektmanager. Nein. die haben schon Levels oder sonst irgendwas. Halt. Die haben halt einiges vorzuzeigen. Teilweise kann man sogar eine Demo spielen oder eine Beta-Version oder Alpha-Version, die schon relativ weit fortgeschritten ist. Und die bitten dann je nachdem, also ich glaube von, was das Größte, was momentan, glaube ich, läuft im Computerspielbereich, ist so, glaube ich, 900.000 sind es, glaube ich, für ein Strategiespiel, wo man quasi auf verschiedenen Planeten landen kann und davon dann wieder auf den anderen Planet runterschießen kann. Also so ein, man nennt es immer Echtzeit-Strategiespiel, wobei Echtzeit, wenn du wartest, bis dein Panzer in Echtzeit produziert worden ist, wäre es, glaube ich, echt unspielbar. und welcher Gesichtsgünther nennt das jetzt Bittstellerei? Das war in so einer Diskussion von einem Künstler, und dann dachte ich so, eigentlich finde ich das, im Gegenteil, finde ich das super klasse, weil du halt nicht mehr einfach nur zu den üblichen Publishern, Verlegern, Verlagen, sonst irgendwas gehen musst oder sonst irgendwie. Also sondern der du will nicht nur Kohle haben, sondern der will sie auch noch hinterhergetragen bekommen, ja. Oder was? Ja. Was ist denn das weil für im Endeffekt fragst du einfach die Leute, okay, also da gibt es dann meistens auch verschiedene Abstufungen, also für dann den kannst auch $1 spenden, aber du kannst dann für $20 kriegst du dann das Spiel oder das Buch oder was auch immer dann da, also so eine Art Vorverkauf zum einen und dann wenn du mehr spendest, kriegst du dann immer halt noch so einen Druck, ein T-Shirt oder irgendwie was Spezielles oder sonst irgendwie. Also ich hasse Künstler. Das ist eine geschickte Sache. Also ich begeister das Künstler. Tatsächlich. Vor allem Künstler ich, sind die Geißel unserer Tage. Das sind doch alles nur alle in die Geißeln unserer Tage. Das sind doch alles nur Filter. Aber also gut, ich finde also find Crowdfunding Sache. Prima. Ich hab, hat jemand mittlerweile Iron Sky gesehen, der ja nicht nur mit Crowdfunding finanziert wurde, sondern wo ja diese ganze Community entstanden ist, wo die dann gesagt haben, okay, wir brauchen folgenden Funkspruch auf Japanisch, Hebräisch und so weiter und dann haben die Leute auch irgendwie Sounddateien eingeschickt und oder Fotos und so und das fand ich super, habe ich... Ich habe den Film allerdings noch nicht gesehen. Meine Tochter Lotte hat aber gesagt, er wäre besser, als sie erwartet hat. Oh. Und das will bei Lotte was heißen. Jetzt müsste man wissen, was sie erwartet hat. Aber also ich habe es nicht angeguckt, weil mich so der Nazi-Scheiß anscheißt einfach. Weder lustig noch sonst irgendwie habe ich da, also interessiert mich irgendwie nicht. Ich wollte den durchaus angucken, aber ich habe Kind und... Ja, dann geht man eben doch eher in The Brave oder sowas, ne? Ja, genau, also das steht so irgendwie auf der Liste oder der Lorax oder sowas und dann... Der Lorax am Ende gar... Ich finde das ja, wir hatten es ja schon mal von Horten hört ein Hu. Ich finde das einfach ein den falschen Weg, 3D-Trickfilme aus Dr. Seuss Büchern zu machen. Absolut. Absolut. Der falsche Weg. Wir sind da bei dir. Ja, gut. Aber nein, also um den Bogen zu Kickstarter nochmal zu schlagen, finde ich es eine wunderbare Sache, wenn du halt ein bisschen was Abseitiges hast und denkst, okay, das kann jetzt keinem Publisher verkaufen, sondern ich mache einfach, ich guck mal, ob es Leute interessiert, so wie mich, und wenn es dann genug sind, dann kann ich das ja auch realisieren, und das ist einfach, da kommen so viele spannende kleine Computerspiele momentan raus, dass man kaum nachkommt, dass man fast den Überblick schon verliert. Also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist Star Command, was angefangen hat als Handyspiel, was jetzt dann noch einen zweiten Kickstarter gebracht hat, und jetzt gibt es auch eine PC-Version. Das ist im Endeffekt, ist es tatsächlich die klassische 90er Jahre Blockpixel-Grafik, mehr oder weniger, also sehr verpixelt, so Amiga-Grafik. Und du spielst, du bist Kommandeur von so einer Art Enterprise-Raumschiff, wo dann sich auch die Aliens auf den Raumschiff beamen können. Also es ist mit viel Liebe zum Detail gemacht und hat so einen Das führt mich jetzt direkt zu meiner Frage eigentlich. Nämlich, habt ihr schon mal was von Minecraft gehört? Ja. Ich gehe mir mal einen Fax schicken. Warum? Ja, weil meine Jungs da irgendwie, ich hatte bis vor 6 Wochen noch nichts davon gehört, und meine Jungs reden jetzt mittlerweile von nichts anderem mehr. Das ist ja auch, also ich glaube, es ist ein Browserspiel, ne? Und es ist einfach eine Welt, in der du rumlaufen kannst, hast verschiedene Werkzeuge, ist alles wahnsinnig pixelig, es sieht aus wie Lego, das aus Lego gebaut ist. Ja, also es ist so eigentlich Logo im als Computerspiel. Noch gröber, ja, kann ja, man sagen. Genau. Und man kann irgendwie Sachen abbauen und daraus neue bauen, und es gibt irgendwelche bestimmten Monster, es gibt Zombies und Enderman und Ender Dragon, keine Ahnung, was das alles ist. Jedenfalls, meine Jungs fahren da irgendwie von innerhalb von 6 Wochen, reden die nicht mehr über Star Wars Lego, sondern nur noch über Minecraft. Jack will jetzt Minecraft-Aufkleber auf seinem Fahrrad haben. Und hat auf seinem Fahrrad... Spieleentwickler werden. Nein, Quatsch. Nein, das Interessante ist ja auch, dass sie es nicht mal spielen, sondern sie schauen auf YouTube die Let's Play Minecraft Videos an, wo ein Typ ist, der heißt Gronkh, der auch unbenommen mit einem gewissen Wortwitz eben dieses Spiel spielt und dabei kommentiert. Und da jeden Abend stehen die hier bei mir Computer, können wir jetzt endlich einen Computer, du kannst Fernsehen gucken. Weil da gibt es irgendwie 700 oder 800 Videos, die jeweils so um eine halbe Stunde dauern. Mhm. Und das ziehen die sich rein. Ja, wie gesagt, ich denke, es ist vielleicht auch nicht ganz unsere Altersgruppe, aber es gibt sogar, wenn man auf YouTube guckt, es gibt die Top 10 der Minecraft-Songs. Da gibt es da gibt es Leute, die covern bekannte Pop-Songs, machen Minecraft stimmige Texte drauf und hauen das mit einer enormen Produktionsqualität raus. Ich meine, gut, kann man ja heutzutage alles zu Hause am Computer, aber das klingt so professionell, also auch der Gesang und so weiter. Wie gesagt, ich war ganz erstaunt davon, also dass es sich da schon wieder so eine Kultur entwickelt hat, von der ich nichts wusste. Nee, und die ist echt spannend halt, weil da so viel entstehen kann. Also normalerweise hast du halt großer Spieletitel Teil 17 oder Teil 8 oder Teil 5, weil wenn das Ding halt 5 Millionen kostet, dann will man ja kein Risiko eingehen, sondern macht eigentlich dasselbe Spiel halt nochmal nur ein bisschen anders. Und insofern hat das diese ganzen Genre ziemlich ausgedünnt, und es wird auch halt natürlich nichts mehr riskiert. Und gerade durch diese Kickstarter-Sachen, oder dass halt jetzt im Endeffekt, dass es auch möglich geworden ist, dass die Leute halt sagen, scheiße auf den Grafikwahn, mir ist die Idee von dem Spiel lieber oder interessanter für mich, ist da halt echt eine ganz eigene, also diese Independent-Szene ist ein bisschen explodiert, kann man sagen. Und ich finde es wahnsinnig interessant, was da passiert. Und Kickstarter ist da halt ein Element, was da mit reinspielt, weil du einfach dadurch einfacher an... es ist halt auch ein Publicity-Tool, kann man sagen, weil wenn das Ding halt... Und ist das Kickstarter.de oder Kickstarter? Nee, Kickstarter.com, die sind, fangen jetzt an nach Europa, das heißt genau nach Großbritannien zu expandieren. In Deutschland kannst du das noch gar nicht machen, da gibt es andere Anbieter, die das machen. Du brauchst MySherpa war genau ein Ding, wo also es Peter gibt 10.000 damals verschiedene Plattformen in der Beziehung. Ja. Der Peter Wiechmann mal versucht hat, die Primo-Sonderausgaben zu machen, der hat aber das Ziel nicht ganz erreicht. Ja, also das ist das andere, was eigentlich relativ interessant ist, wo du denkst, okay, diese Idee geht durch durchs Dach und die andere Idee, eigentlich vielleicht manchmal auch nicht schlecht, funktioniert gar nicht. Zum Beispiel hat, hier ist der Tim Bradstreet und der Typ, der den Punisher, den anderen gespielt hat am Anfang. Thomas Jane. Thomas Jane, die hatten auch ein Computerspielprojekt. Da haben sich die beiden halt auf eine Couch gesetzt und gesagt, okay, wir wollen aus dem Comic ein Computerspiel machen, wir wollen bitte 1,5 Millionen. Was kam am Ende rum? Ich glaube, $10,000 oder sowas. Also ich muss sagen, das ist halt auch so eine Sache, hey Leute, wenn ihr 1,5 Millionen haben wollt von wahrscheinlich 30.000 Leuten oder so, die dann spenden müssen, dann müsst ihr euch auch ein bisschen mehr anstrengen. Ja, oder das halt kommt eine natürlich, bessere Idee naja, nee, das kommt, oder mehr glaub ich, zeigen. Das kommt, glaube ich, hauptsächlich daher, dass Kickstarter nur einen Teil von diesem ganzen, was du vorhin gesagt hast, Publicity-Ding ist, nämlich, wenn du sowieso schon eine gute Fanbase hast und die darauf eingestiegen ist, was du machst, also Amanda Palmer, die Frau von Neil Gaiman, die eine Band hat und Lieder macht, die hat sich die letzte Platte mehr als finanziert über Kickstarter, die hat über $1 Million zusammengekriegt über Kickstarter. Also massiv über 1 Million zusammenbekommen. Und das lag, glaube ich, daran, dass sie an sich schon im Web sehr gut präsent ist und eine große Fanbase hat, die auch über Twitter und was weiß ich alles immer ordentlich pflegt. Und wenn Thomas Jane ins Netz kommt, sieht es aus, als ob ein Hollywood-Typ sagt, so, oh, ich probiere mal den Kram. Wenn er 2 Jahre vorarbeitet und eine gute Fanbase, weil der Kurzfilm, den er jetzt ja gemacht hat zum Punisher, der hat mir sehr gut gefallen, Dirty Laundry. Indem sie drum rumgekommen sind, dass es der Punisher ist, indem sie ihm einfach das T-Shirt nicht anziehen. Das kommt am Ende zwar vor, aber so. Und ich denke, wenn du so einsteigst und sagst, okay, ich bin eh schon da und die Leute verstehen, was ich will, dann kriegst du das auch auf Kickstarter besser in. Ja, es kommt drauf an. Also ich beobachte das jetzt schon, weil du hast natürlich völlig recht. Also ich meine, wenn ich die Frau von Neil Gaiman, der ja nicht wirklich schlecht ankommt in den USA, wenn er was Absolut. Macht, wenn er überhaupt irgendwas macht, dann ist es klar, dann hast du schon mal eine große Basis, dann macht es vielleicht auch Sinn, 1,5 Millionen ja, wobei, zu fordern. Oder ja, wie viel sie jetzt da wollte. Eine Million. Man muss sagen, dass sie ja vorher schon eine Musikerin war und so, also die hat jetzt nicht, das war jetzt nicht so die Frau von Neil Gaiman, die mal geschwind eine Platte gemacht hat, sondern also die... Nee, klar, aber wie du halt meinst, die ist die Frau von Neil Gaiman und sie hat die Musik gemacht und hat wahrscheinlich auch gewusst, dass das eine realistische Zahl für sie ist, aber Thomas Jane und Tim Bradstreet, dass sie sich da hinsetzen und glauben, auf welcher Basis, also das reicht halt nicht dann. Also es gibt viele Ideen, wo einer zum Beispiel $10,000 wollte und dann 150.000 bekommen hat, weil die Idee einfach gut war und das richtig präsentiert hat. Ja, also das sicher. Es hätte bei den beiden vielleicht auch funktionieren können, aber tatsächlich, auch da muss man halt ein bisschen mehr reinhauen. Also es ist im Endeffekt... Auch wenn es dann Crowdfunding am Ende ist, auch da brauchst du eine super Präsentation und eine gute Idee. Also es ist nicht so, dass du bloß, weil du halt dann beim großen Verlag abgelehnt bist, bezahlst dir alle anderen. Also es ist irgendwie schon Wettbewerb halt auch. Ja, klar. Aber wie gesagt, einer, der vieles zutage fördert, was recht interessant ist. Also es ist echt... Und Minecraft ist tatsächlich so ein Beispiel, das Spiel war tatsächlich damals noch nicht wirklich fertig. Wurde dann schon veröffentlicht, hat sich dann so rasant verkauft, dass der Typ, der es gemacht hat, jetzt glaube ich auch Millionär ist oder so. Was mir an Minecraft gefällt. Wird das überhaupt verkauft? Ich dachte, das sei einfach irgendwie ein Browserspiel, das frei wäre. So genau weiß ich auch nicht, aber er hat auf jeden Fall gut verdient dran. Und was mir an Minecraft gefällt, ist, dass es tatsächlich, weil dieses Lego Star Wars kotzt mich ziemlich an. Du kaufst da diese riesen Lego-Bausätze, dann kommt eine Anleitung mit, wo du dann genau danach das Ding zusammenbauen musst, dann hast du dein Lego Star Wars Mobil und früher hattest du einfach eine Kiste mit den Lego-Steinen drin und das war einfach der Witz von Lego und nicht eine Anleitung mit baust du und so und so. Ja, vor allem sind die ja schwieriger zu bauen als so verschiedene Revell-Modelle oder Airfix-Modelle. Das finde ich total beknackt. Machst du sowas auch manchmal, Sascha? Ich dachte, das müssten nur Eltern machen, die von ihren Kindern genötigt werden. In der weiteren Verwandtschaft gibt es ja kleine Kinder, also naja, okay. Ich dann auch ab und zu. Und da ist Minecraft ist im Endeffekt eigentlich das originale Lego halt, wo du im Endeffekt nur Blöcke hast und dann draus, was auch immer du machen willst, machen kannst. Ja, zum Beispiel kannst du ganze Städte aus TNT bauen und dann alles in die Luft sprengen. es ist sehr anarchisch und ganz lustig. Also da springen auch Tiere rum, Schafe, die kannst du scheren und Zombies, die kannst du irgendwo einsperren und so und dann gibt es solche, wie heißen die, solche Brüter, wo Zombies und Monster rauskommen. Nicht Incubator, irgendwie so ähnlich. Und der eine Typ hat in seinem Haus einen Glasfußboden eingebaut, weil er unten drunter so eine Brutstation hat, wo die Zombies rauskommen. Und das kann er durch seinen Glasfußboden anschauen. Also insofern finde ich es auch schön, wenn solche Spiele sich dann auch bei Kindern eher durchsetzen, als wenn jetzt irgendwie durch einen Tunnel rennst und alles abballern muss oder sonst irgendwas. Also weil man einfach tatsächlich ein bisschen noch sein Hirn benutzen muss oder halt auf tolle Ideen kommen kann und die dann mit der Hilfe des Spiels umsetzen kann. Ja, und weil diese Abstraktion, also dieses ganze Rockstar Games, dann onaniert mal weiter da mit eurer Grafik. Wir machen jetzt hier, wir das machen stimmt, Kuben und fertig. Ja, ja. Also coole Sache. Finde ich auch eine ganz interessante Richtung. Also, Stefan, schau da mal rein mit Pete zusammen, dann hast du deinen Junkie gleich da. Ja? Ich habe keine Zeit für sowas. Da muss er schon von alleine drauf kommen. Da muss der von alleine drauf kommen. Minecraft ist in der Grundschule offensichtlich bei uns noch nicht so richtig angekommen. Insofern, Minecraft kriege ich immer mit, weil es dann doch immer so begleitende Videos ja gibt, wo Leute dann irgendwie eine ganze Super Mario Level Animation in Minecraft gemacht haben oder sowas. Ja, so solche Sachen. Vollkommener Wahnsinn. Wo ich immer denke, naja, das ist ja nett, aber da habt ihr jetzt 3 Monate dran gesessen. Wahrscheinlich war es okay. Es sind nicht meine 3 Monate gewesen, sagen wir mal. Ja, ich frage mich da auch, warum macht ihr in den 3 Monaten nicht lieber ein eigenes Spiel oder so? Oder macht einen Film mit was drin? Aber ja, es ist halt die Frage, warum die Leute spielen. Also manche spielen halt einfach nur zur Entspannung. Also die Mutter von meiner Freundin spielt Solitär, dieses eine Spiel, was bei jedem Computersystem dabei ist. Das macht die aber nicht, um das Spiel zu spielen, sondern das ist einfach nur zur Entspannung. Also sie guckt dabei Fernsehen und so Kram. Und ich denke, es gibt verschiedene Gründe zu spielen und ist halt die Frage, ob die Leute kreativ sind, wenn sie jetzt das Level nachbauen, ob die jetzt wirklich Interesse dran haben, sowas, was wir gerade vorgeschlagen haben. Das wäre für uns logisch, aber für die vielleicht halt nicht. In dem Sinn. Nee, ich will das jetzt auch gar nicht bekritteln, die sollen das ruhig machen. Ich sage nur so, ich muss in den 3 Monaten was anderes tun. Also es gibt im Internet. Leute, ich kann euch da nicht helfen. Es gibt da eigentlich viele Sachen, wo ich mich frage, warum bringt man so viel Zeit dafür auf? Zum Beispiel hat der, der mit Liz Lunny da war in Erlangen? Howard Hardyman. Genau, der Howard hat erzählt, dass er eine Webseite gefunden hatte, wo jemand diese alten Hulk-Folgen angeguckt hat und nur rausgeschrieben hat, warum sich Bruce Banner gerade in den Hulk verwandelt. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es da gibt und wie viel Zeit man dafür aufwenden muss, aber das ist halt auch was, wo ich mir denke, so, könnte ich sinnvoller verwenden. Wobei die Liste am Ende lustig ist, ja. Also das ist sicherlich eine lustige Liste. Es gibt übrigens exakt zu viele Folgen von der Hulk-TV-Serie, möchte ich denken, wenn es. Das ist so ein typisches Ding von. Es gibt diese Nostalgienummer, wo die Leute dann ihre Nostalgie wiederhaben wollen. Und dann hast du halt, wenn du als 9-Jähriger was gesehen hast, kann es sein, dass dich das wahnsinnig fasziniert hat. Und bei manchen Leuten bleibt so und andere Leute sagen, ja, mal ist gut. Ich habe heute Morgen per Zufall einen ungemein langen Blogpost über Michael Bays Teenage Mutant Ninja Turtles gelesen. Der Michael Bay will ja Teenage Mutant Ninja Turtles live neu verfilmen. Und jetzt ist wohl das Drehbuch geleakt und Leute haben das Drehbuch gelesen und es war schon klar, dass wohl die Turtles in der Version Aliens sind. Und das hat zu einem Aufschrei der Teenage Mutant Ninja Turtle Fans geführt. Die habe ich muss noch nie sagen, begriffen. Ja, also das ist genau dieses Ding. Das kann ja sein, dass ich mal die Teenage Mutant Ninja Turtles gut fand und jetzt werden die halt von irgendjemand verfilmt und dann sind sie halt, ja, scheiße, vielleicht für mich, aber vielleicht sind sie ja für andere Leute gut. ich reg mich da nicht drüber auf. Also ich reg mich auch nicht darüber auf, dass es keine Resident Evil-Verfilmung gibt. Ich fände es schön, wenn Resident Evil mal verfilmt werden würde, aber... Gibt es nicht ganz viele Resident Evil-Verfilmungen mit Mila Jovovich? Es gibt eine ganze Menge Filme, die Resident Evil heißen, aber es gibt auch keine Verfilmung von dem Ding. Aber dann deswegen fange ich nicht an. Ich habe nicht die Zeit, um im Internet eine Kampagne, wie die das jetzt gemacht haben, gegen die Teenage Mutant Ninja Turtle-Verfilmung von Michael Bay anzufangen, weil das Ding ist seit 20 Jahren durch. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch als Serie oder sowas, aber es ist mir wurscht. Ja, aber es ist ja auch so ein Ding. Wie sind wir denn darauf jetzt gekommen? Über Sachen, die einem was bedeuten und Sachen, die einem nichts bedeuten. Ja, also ich muss sagen, das ist ja auch, bloß weil die jetzt aus dem Außerirdischen sind oder sonst irgendwas, das nimmt den alten Ninja Turtles ja nicht das, was den Leuten vielleicht mal gefallen hat. Weil ich merke es gerade an mir selber. Ja, immer noch da. Ich gucke gerade vermehrt, also vorher habe ich ab und zu mal eine Folge geguckt, aber jetzt gucke ich es eigentlich fast jeden Tag wieder. Ich gucke die klassischen Raumschiff Enterprise Folgen, die auf ZDF Neo oder diese restaurierte Version, die wundervoll läuft, und ich muss sagen, es ist halt immer noch, das ist echt eine super klasse Unterhaltung. So, und wenn dann irgendwann mal eine Raumschiff Enterprise Serie kam, die mir nicht so viel Scheiß drauf, das gibt ja immer noch das alte Zeug, was funktioniert, also was soll mich das Neue ärgern? Ich meine, Stefan ist riesen Star Wars Fan. Was wird der mit den mit diesen Prequels anfangen können? Ja, nix. Aber ja, deswegen lasse ich sie gucken. Sagen, ja, habe ich in dem einen Rant darüber ja auch gesagt. Also ich reg mich ja hauptsächlich darüber auf, dass ich mich aufrege. Also eigentlich sollte ich sagen, so, was soll's? Ja, mein Star Wars bleibt ja bestehen. Geht dir das bei, wo wir bei Raumschiff Enterprise sind, und es heißt Raumschiff Enterprise, geht dir das auch so, dass es so einen seltsamen Bruch hat von diesen neu bearbeiteten Planeten und dem digitalen Raumschiff, die jetzt fliegen, und dann, wenn man reingeht, sitzen die gleichen alten Leute an diesen pissigen kleinen Knöpfchen-Konsolen rum, und auf dem Bildschirm ist ein knallneuer Planet, und ich gucke mal an und denke so, diese Figuren in dem Film müssen sich jetzt doch fühlen wie in einer Zeitschleife oder so. Ja, also die haben tatsächlich das Raumschiff neu in 3D modelliert und die Sequenzen neu eingesetzt. Die sind offensichtlich komplett überarbeitet. Das heißt, die Planeten sind immer noch echte Planeten. Also es fliegt in dem gleichen Bogen immer drumrum, aber auf einmal haben die eine echte Textur drauf und nicht nur eine orangene Lampe von der einen Seite oder so. Ach so, ich dachte, das die wollten das nur so ein bisschen enhancen und ein bisschen schärfer ziehen. Tatsächlich haben sie jetzt in Deutschland ja auch dann die volle Länge der Folgen. Das heißt, manchmal hat Kirk dann eine andere Stimme oder so. Das kann halt auch kommen, weil sie das früher rausgeschnitten haben in Deutschland. Da weiß ich ja nicht, ob ich damit einverstanden bin, Freunde. Also, das geht so nicht. Aber ich muss sagen, es ist lustig. Ich finde es wirklich lustig. Ich bin zum Glück ja kein großer Fan der Originalserie. Insofern ficht mich das nicht an. Also, er war doch immer ein Next Generation Fan. Der ist doch erst bei der Demokratie eigentlich. Für mich ist Next Generation der alte Liberalist. Eigentliche Enterprise. Also, ja. Und der Höhepunkt wird dann bei Voyager erreicht. Deep Space Nine ist ganz nett, aber hat nicht die Brillanz von Voyager. Also Voyager fand ich furchtbar. Deep Space Nine, ich muss sagen, lief ja so schlecht, dass sie dann irgendwann dachten, okay, scheiß auf Star Trek, wir machen Star Wars, wo dann der Krieg ausbricht. Da wurde es dann tatsächlich auch interessanter. Das hat die Serie auch insgesamt gerettet. Die hatten teilweise auch nette Einfälle, also zum Beispiel diese Tribbles-Folge, die sie dann von der Originalserie da mit reingeschnitten haben und so. Die ist super. Das ist, da waren, sind ein paar tolle Sachen passiert bei Deep Space Nine. Deep Space Nine ist meine absolute, von den neuen, meine absolute Lieblingsserie von dem ganzen Star Trek-Universum. Fand ich wirklich sehr nett. Weil bei der Tribbles-Folge ist dieses schöne Ding, dass Worf ist da mit dabei, ne, glaube ich, oder so ein Typ. Ja, Worf ist ja irgendwann dann Sicherheitsoffizier. Genau. Mhm. Und der kommt auf die alte Enterprise und da laufen die alten Klingonen rum. Und die sind ja einfach so weiße Typen mit dicken Augenbrauen. Und dann meint die Frau, die da mit ihm ist, so, das sind die Klingonen, was ist denn da passiert? Und er meint so, wir reden da nicht gerne drüber. Und das fand ich die beste Erklärung von einem Continuity-Sprung überhaupt. So, wir reden da nicht gerne drüber. Ist hervorragend. Ja, und dann, die hat mir gut gefallen. Dann gab es ja noch diese Prequel-Serie. Aber die ist, glaube ich, schlimmer gefloppt als alles andere. Also Voyager wurde ja schon... Das ist, also du kannst leider, ja Sachen, wie soll ich sagen, man soll ja mit dem Strich rasieren und wenn du dagegen machst, ist böse und das ist halt bei der Serie passiert, weil Raumschiff Enterprise war ja vor allem in den 60ern diese Vision, wir sind alle eine Welt und aus egal von welcher Kultur, wir können im Frieden zusammenleben. Und die Serie war einfach, ey, hallo, Entschuldigung, wir sind Amerikaner, wir machen alles kaputt und ballern erstmal rum, aber irgendwie muss man uns ja trotzdem lieb haben. Bitte. Und da, es fängt schon mit diesem Bon Jovi-Kack-Intro an, wo ich es irgendwie. Ich habe davon ziemlich viel verpasst. Ich glaube, ich habe mal eine halbe Folge davon gesehen und die gefiel mir sehr gut. Ich auch aber so ungefähr. Ich habe eine halbe Folge gelegen haben. Nicht gut. Ich fand es gut, dass das aussah wie so ein Zweite Weltkriegs-U-Boot, wo die so durchs Weltall. Ach, der Look war okay. Es ist nur diese ganze Prämisse von der Serie ist irgendwie so komplett Ami-Kacke für mich. Also so Ami-Kacke. Okay. Das, wo ich sage, das ist Ami-Kacke. Also es gibt ja vieles, was Gutes, aber das ist Ami-Kacke. Okay. Ja. Aber ich muss tatsächlich diese ZDF-Neo-restaurierte Serie empfehlen, weil es ist. Also es gibt ja manchmal vieles bricht ja auseinander, wenn man es dann als älterer Mensch schon mal anguckt. Aber ich muss sagen, die Serie hält sich echt erstaunlich gut, wenn man die heutzutage anguckt, weil ich bin ja so, als ich jünger war, klar habe ich die originalen Serien gesehen, aber als ich älter war oder Teenie, da lief ja dann Next Generation. Und da hieß es immer, ja, Star Trek ist so wie Theater und so. Ich habe es nie verstanden, aber wenn ich jetzt diese alte Serie anguckte, funktioniert das völlig, weil ich muss sagen, ein paar der intensivsten und schlimmsten Folgen sind die, wo eigentlich nichts passiert, wo sie auf so einem Planeten sind, wo Leute telekinetisch dich das machen lassen können, was sie wollen. Oh Gott, oh Gott. Gegen deinen Willen. Das wird natürlich relativ pantomimisch dargestellt, aber das ist durch das ganze Ding, das ist absolut quälend, weil du nicht mehr Herr deines Körpers bist und nicht mehr deinen Willen haben kannst und wie eine Marionette von jemand anders gesteuert wird. Das ist furchtbar und das ist mit diesen minimalen Mitteln, die haben, also wo ich eigentlich fast jeden Tag drüber lache, ist ja, die haben ja diese, auf der Brücke diese Bildschirme oben. Das sind ja einfach nur so Ausdrucke oder so Poster, die da dran geklebt haben und dann nicht mal so, dass keine Falten mehr drin sind. Genau. Es gibt eine Folge, da ist dann auch so ein Typ mit Kirk auf der Brücke. Normalerweise sind die immer so im Halbdunkel, da fällt es nicht so auf, aber da muss die das halt ausleuchten. Dann siehst du halt wirklich, dass es nur so ein Papier ist. Ich habe jetzt auch gerade nicht gelacht über dich, sondern ich hatte gerade tatsächlich den Star Trek Enterprise Intro angemacht, um zu sehen, was dieses Bon Jovi-Ding ist. Und das war wirklich jetzt gerade sehr schmerzhaft. Ja. Keine Ahnung. Wo ist Eckhart jetzt hin? Weiß nicht, vielleicht, ich dachte, er mag Star Trek. Ja, aber er mag doch nur Next Generation. Also, hast du das noch nicht mitgekriegt? Er sagt immer, dass er nur Next Generation mag. Also ich mag beide. Er ist Next Generation. Picard und seine, wir müssen demokratisch sein und alle sind lieb und so. Das ist Eckhart's Science Fiction. Ja. Starship Troopers guckt er nicht so oft. Eckhart, wo bist du? Essen, okay. Na, fein. Ich muss euch zwei Bücher zeigen, die ich mir gekauft habe, weil die müsst ihr echt gesehen haben. Oder warte ich noch auf Eckhart? Zeig ich dir aber vorhin ein anderes Buch. Ich warte ja immer noch auf deinen Verriss von... Den Verriss? Ja, ich musste das... meine Frau wollte das Buch gerade zu Oxfam geben. Ich konnte es gerade... Nein, das brauche ich! Ich muss es verheißen! Genau. Hier in Ferien habe ich gelesen Horns von Joe Hill. Von dem hatte ich schon mal Hardshaped Box empfohlen, den mir Christopher Tauber empfohlen hatte. Den kann ich noch mehr als Hardshaped Box empfehlen. Also der bringt's wirklich, der macht Spaß zu lesen. Ist die Geschichte von einem Mann, der, ich glaube Ignatius heißt er eigentlich, Ig wird er genannt, der wacht nach einer besoffenen Nacht auf und hat Hörner an der Stirn und weiß aber nicht mehr warum. Es sind tatsächlich die Hörner des Teufels offensichtlich und er stellt es daran fest, dass alle Leute ihm sofort, wenn er sie trifft, die Wahrheit sagen über das, was sie gerade fühlen, was das Problem ist in ihrem Leben und alles. Und das ist für ihn nicht immer unbedingt richtig klasse und er versucht die Hörner auch loszuwerden, aber das funktioniert auch nicht. Und es ist dann die Geschichte, wie er quasi das Problem seines Lebens löst. Also es ist natürlich sehr viel Drama mit dabei, verstorbene Freundin, was weiß ich nicht alles. Und wie er das am Ende dann auch irgendwie hinkriegt auf eine Art und Weise, die so fast ein Happy End ist. Lohnt sich zu lesen, ist theoretisch könnte es ein Horror-Ding sein, ist aber mehr so ein Vielleicht Coming-of-Age-Teil. Ah. Macht Spaß zu lesen. Kann ich empfehlen. Horns, Joe Hill. Ziemlich dickes Ding. Kommt man so durch? Oder? Sind 440 Seiten. Ich habe es an zwei Tagen gelesen. Also es ist so ein Strandleseding. Es geht gut. Es ist jetzt auch... Oh nee, es ist eigentlich relativ klein geschrieben. Aber sind schöne Sachen drin. Also vor allem dieser erste Teil, wo die Leute ihm immer die Wahrheit erzählen, ist teilweise wirklich sehr lustig und teilweise auch so ein bisschen traurig. Aber hauptsächlich fand ich das Buch eigentlich fröhlich, obwohl ganz schlimme Sachen passieren. Ich hab natürlich gehört, dass ihr die Gelegenheit genutzt habt, schlecht über Captain Picard und die Demokratie. Ich mag ja Picard auch, keine Frage. Captain Piska, wie wir ihn nannten. ja, cool. Aber die beiden Bücher, die ich euch zeigen will, ist, ich hatte neulich einen größeren Job und habe tatsächlich Geld verdient mal wieder, was schon lange nicht mehr passiert ist, und habe dann mir zwei Bücher bestellt, die ich euch einfach zeigen muss. Das lohnt sich jetzt für die Leute, die Video haben. Ich muss mal kurz aufstehen und die holen. Es sind, wir hatten kurz mal darüber geredet, dass IDW, dieser amerikanische Verlag, Bücher macht, die, so, hier könnt ihr die Größe ungefähr abschätzen. Holy. Fuck me. Das erste ist eher kleinformatig im Gegensatz zu dem anderen. Ich messe es mal kurz ab, damit wir wissen, wie groß es ist. Es sind diese Artists Editions, wo die tatsächlich Sachen in der Größe nachdrucken, in der sie gezeichnet worden sind, im Faksimile-Druck. Das erste Buch, was ich hier habe, ist 45 cm hoch auf 30 cm breit, also ziemlich genau das amerikanische Seitenformat, und das ist die Artist Edition von David Mazzucchelli und Frank Millers Daredevil Born Again. Das Ding ist super cool. Ich mache mal die Kamera los, damit ich es euch besser zeigen kann. Das war so ziemlich das Beste, was Miller je geschrieben hat, muss ich sagen. Also da war er wirklich auf dem Höhepunkt seiner Arbeit. Und hier sind wirklich die gesamten Seiten richtig genau abgescannt. Das heißt, man kann an den Seiten sehen, wo Korrekturen gemacht worden sind, wo jemand Crop Marks hingeklebt hat, damit Sachen wieder stimmen. Damals, Stefan, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, bitte erinnere mich dran, dass ich das unbedingt. Du darfst sie dir von ferne angucken, wenn du dir weiße Handschuhe anziehst. die Druckqualität damals war ja so, dass man noch nicht mit dem Computer koloriert hat. Deswegen mussten teilweise Sachen in Überlegern koloriert werden. Man kann hier überall so Passmarken sehen, die kann ich euch hier mal zeigen. Da, alte Passmarken. Darüber wurde ein Transparent gelegt, das die gleichen Passmarken hatte, und da wurde angegeben, in welcher Farbe dann ein sogenanntes Surprint gemacht wird. Ich kann euch hier an wenigen Stellen haben sie tatsächlich so einen Surprint dann reingelegt. Hoffentlich finde ich gerade einen hier. Das ist das Originalcover hier. Ich muss weiter weg. So, ja. Und hier ist die Schrift, also Saved in dem Fall, die dann drüber gelegt worden ist. Es ist die gesamte Story drin. Sehr schön. Hier kann man zum Beispiel sehen, wie er da einen TV-Screen hat, der eigentlich keine Farbe hat, und wo er dann andere Sachen einsetzt, wo er auch eine Zeichnung einsetzt, die dann in einer anderen Farbe kommt über der Normalseite. Das Ding ist wirklich grandios, weil die ganze Story da ist, kann man es auch wirklich lesen. Die lohnt sich auch zu lesen. Also da ist so viel drin von dem, was Miller mal richtig gut gemacht hat, dass man auch merkt, wie stark er zur Selbstparodie geworden ist. Oh ja. Also das hat sich richtig gelohnt. Das hat, glaube ich, 120 Euro gekostet. Und da ich eine einzelne Originalseite von Mazzucchelli im Moment, wenn er sie verkaufen würde, was er nicht tut, wahrscheinlich um die 250 Euro kosten würde, denke ich, ist es ein guter Deal. Das andere Buch ist ein bisschen größer. Das ist Wollywood Stories. Ich glaube, das muss so, ich kriege das Lineal jetzt nicht mehr gefunden. Also ihr müsst mir einfach vertrauen. Man sieht ja deine Hand im Vergleich. Ja, es sind einige Geschichten, natürlich nicht alle von Wollywood, im Originalformat auch, in dem EC damals gezeichnet worden ist. Ich weiß nicht, wo sie die alle herbekommen haben. Da sind wirklich wundervolle Sachen dabei. Ich bin ja ein großer Fan von Wallace Wood und vor allem von der Art, wie er getuscht hat. Und hier ist eine Story drin, wo man sehen kann, also hier ist zum Beispiel immer sehr schön, wo man sehen kann, wo sie noch was ausgeweißt haben und Sachen wieder eingeklebt haben mit Kleberennern. Und hier ist die Story Spawn, The Spawn of Venus, die er tatsächlich, das wird hier genauer erklärt, auf mehreren Leveln gezeichnet hat. Das heißt, er hat den Hintergrund, die Hintergründe und die Vordergründe voneinander getrennt und auf verschiedenen Acetatfolien gezeichnet. Hier kann man es ein bisschen sehen in der Tiefe, so dass er verschiedene Tiefen hinkriegen könnte. Das ist was man heutzutage in Photoshop einfach in Layern macht, musste der damals einfach von Hand machen. Es ist ein wunderschön aufgemachte Bücher. Hier sind Original Cover von Frontline Combat hier, wo man sehen kann, dass mit Rotstift für den Koloristen angegeben wird, was er da aussparen soll zum Beispiel. Ich finde es total genial. Es ist für einen Comiczeichner, ich finde immer, man lernt am meisten von Originalseiten. Und ja. Das ist die billigste Art und Weise, wie ich je zu Originalseiten von Leuten dran gekommen bin, von denen man keine Originalseiten kriegt. Eine Wallace Wood-Seite geht nicht unter $1,000 über den Tisch, würde ich denken, von den Sachen, die hier gezeigt worden sind. Und ich bin irrwitzig glücklich mit diesen Büchern. Ich habe sie, das möchte ich gleich dazu sagen, bei Black Dog in Berlin bestellt. Ja, da bestelle ich eigentlich auch gerne. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich möchte, weil die waren echt super gut, ich möchte die dringlich empfehlen. Die haben einen richtig super Job gemacht. Ja, das ist auch, die sind, wenn man mal eine Frage hat oder so, per Mail, das wird sofort beantwortet. Ging ganz schnell. Und super Laden, auf jeden Fall. Ja. Kann man auch in Berlin persönlich reingehen und da kaufen. Man muss nicht. Machen die nur Comics oder auch andere Sachen? Amerikanische Comics. Ja. Deswegen, das waren die einzigen, die ich gefunden habe auf die Schnelle, die sowas hatten. Und bei dem Wood-Ding habe ich tatsächlich das Glück gehabt, dass es das erste von IDW ist, was nachgedruckt worden ist. Normalerweise haben die einen einmaligen Print-Run und danach werden die nicht wieder aufgelegt. Ich denke, ich werde meine Augen aufhalten, weil es soll noch ein Will Eisner-Ding kommen. Und das, der Gedanke allein treibt mir den Schweiß auf die Stirn. Also es ist eine Riesenfreude, die Sachen anzugucken. Also es ist so richtig schwelgerisch. Man würde sich wünschen, dass Taschen sowas machen würde, damit man es billig kriegt. Ja. Wobei, das wäre dann wahrscheinlich in der Auflage, die da fahren, auch bei 80 Euro oder sowas. Weiß nicht, aber ich habe euch doch mal dieses DC-Buch gezeigt. Ich glaube, das war auch von Taschen, wo man diesen Koffer dazu kriegt. Ja, das ist genau. Ja, die beiden Dinger. Riesig. Und was hat das Molly Wood-Buch gekostet? Also ich habe für beide zusammen inklusive Versand 260 Euro bezahlt. Also es war auch nicht teurer als das andere. Also 120 Euro, schätze ich, 130. Ich habe die Rechnung irgendwo rumliegen, aber es ist über 100 Euro natürlich. Ja. Hm. Aber bei Büchern, die jetzt auch nicht wenig Seiten haben, also Born Again sind 7 Ausgaben von Daredevil, also automatisch auch 160 Seiten. Ja, das Trade Paperback würde wahrscheinlich momentan sowas um die 20 kosten. Da hat man es dann natürlich richtig mit Farbe, aber ich habe die Waage noch im Kopf, wie die damals waren. Das ist eine das lohnt sich auch, also da lohnt sich wirklich auch das Trade Paperback zu kaufen, einfach mal für Leute, die Story noch nicht kennen, weil man kann einerseits sehen, wie David Mazzucchelli sich entwickelt als Zeichner von jemandem, der sehr stark von Gene Colan und Klaus Janson beeinflusst ist, zu einem eigenen Künstler, der auf einmal der Band 230 ist das, wo Ben Urich, der Reporter vom Daily Bugle, irrwitzig gut dargestellt wird, wie der eine Nachricht am Telefon kriegt, wo jemand ihn zuhören lässt, wie er seinen Partner umlegt. Und das ist so eine filmische Sequenz und gleichzeitig auch so eine expressionistische, ich zeig's euch mal hier. Urich sitzt hier, Urich sitzt hier im Daily Bugle, kriegt diesen Anruf, wir schneiden immer zurück ins Hospital, wo sein Kumpel da gerade erledigt wird. Und wir bleiben immer auf diesem Gesicht von Urich. Denn hier wird der Typ erwürgt in der Telefonhörer daneben, wir haben eine Silhouette. Und du blätterst um und dann hast du einen Randzoom auf Ben Urich. Und wir gehen immer näher ran und jetzt hier ist sein Gesicht wirklich besteht nur noch aus so ganz dicken expressionistischen Strichen. Das ist eine wahnsinnig tolle Szene, finde ich. Wenn man anguckt, wie heute John Romita Jr. zeichnet, ist wahnsinnig viel davon drin schon. Und Mazzucchelli hat nicht mehr lange weitergezeichnet an Superhelden, sondern hat dann ja relativ schnell angefangen, sein eigenes Ding, Rubber Blanket, zu machen. Später dann statt aus Glas mit diese Paul-Auster-Adaption. Und jetzt Asterios Polyp, also Sachen, die jetzt doch sehr viel mehr in der Künstler. Ach, das sind. Ist Mazzucchelli, Asterios Polyp habe ich neulich gelesen, ja. Ja. Ja, ist ja sehr, ganz sehr interessant. Ja, ist es. Also ja. Daredevil Born Again, kauft euch auch einfach mal die normale Ausgabe, um mal zu sehen, wie ein richtig tolles Storytelling ist und wie zwei Leute sich miteinander entwickeln. Miller danach irgendwann Sin City oder sowas und dann wird's langweilig. Finde ich. Hat er davor nicht noch Batman gemacht? Dark Knight Returns war zu dem Zeitpunkt schon gelaufen. Ah, Tatsache. Ja, und er hat dann mit Mazzucchelli noch Batman Year One gemacht, mhm. Das also auch das sehr ist, gut ist. Das ist ein knaller Comic. Ich finde ja auch weiterhin den 300-Comic von Miller große Klasse, aber... Gezeichnet, ja. Ja, es war ein Fehler daraus, einen Film zu machen. Wobei, der Lotte hat den neulich mal wieder aufgelegt und ich habe wieder so Es ist ja schon, es ist einfach lustig, der Film. Also es ist... Das mag stimmen. Nee, ich finde, Miller ist grafisch immer noch super, aber ich finde ihn als Erzähler inzwischen einfach komplett eine Parodie von sich selbst. Also die in Born Again sind einige Sachen drin, die er für The Spirit, für die Verfilmung verwendet hat. Die Stadt ist mein Leben und ich lebe in dieser Stadt. Also auch der Trailer, der funktioniert eigentlich wie ein Daredevil-Trailer. Was ich mau finde, weil die beiden Sachen nicht viel miteinander zu tun haben, meiner Meinung nach. Gut. Ich musste euch das zeigen. Ja. Das war toll. Die sind schön, die Bücher. Mich würde eigentlich mehr das Wally Wood interessieren, offen gestanden. Ja, das glaube ich dir. Das ist, ich werde es dir nicht verübeln. Zack Snyder macht jetzt Man of Steel. Schon mitbekommen? Ja. Seit längerem. Ja. Zack Snyder, Superman oder was? Genau. Vorne wieder mit Krypton und allem oder was? Ja, wo im Trailer dann glaube ich steht vom Regisseur von Watchmen und 300 und nicht vom Regisseur von Sucker Punch. Ist Sucker Punch so schlecht? Juckt es mich. Ich hätte neulich fast für 7,99 die DVD gekauft. Also ich stand gestern im Saturn, also in einem Elektrofachhandel, den auch andere Elektrofachhandel haben, DVDs, und stand davor und daneben lag Elektra, die Verfilmung mit Jennifer Garner für 4,99 und ich habe festgestellt, dass 4,99 ist mir zu viel für den Film und 7,99 zu viel für Sucker Punch. Wenn der bei 4,99 ist, greife ich möglicherweise zu. Also ich war kurz davor bei einer Online-Videothek für 2,99 mir das Ding mal zu geben, oder war es sogar 3,99, war zum Glück offline. Also eine helfende Hand kam von oben und hat mich bewahrt. Wer weiß, wie ich mich danach aufgeregt hätte. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Sucker Punch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gut in dem Sinn ist. Der ist bestimmt nicht gut, aber ich habe einige Bilder daraus sind einfach, sage ich, okay. Es hing an der Reeperbahn so über eine Hochhauswand mal so ein Sucker Punch Poster mit irgendwie so einem großen Roboter, der so ein Gesicht aufgemalt hat. Das fand ich ganz ansprechend. Ja. Tja, das ist schön. Also ich würde mal reingucken. Ich würde mal reingucken. Aber Eckart, das ist jetzt dein Auftrag. Komm, also leihen dir doch mal aus bei euch in der Stadtbibliothek und dann kannst du uns ja sagen, ob der sich lohnt. Weil okay, ich guck jetzt mal. Ob die den haben überhaupt, aber ist ja nicht. Ja, sicher, der ist ja auch nicht ausgeliehen wahrscheinlich. Mal sehen, will ja keiner gucken. Ja. Und da guckt er jetzt schon, ne? Jetzt ist er gucken, ob er den Film findet. Jetzt guck ich, ob ich den krieg, den in der Bücher habe. So ist. Sucker Punch. Ja, der Reboot von Superman interessiert mich auch nicht. Hat denn einer den Reboot von Spider-Man gesehen oder ist der noch gar nicht draußen? Der ist schon abgelaufen. Ich wollte ihn eigentlich gucken. Also mich hat nur Prometheus und Dark Knight interessiert. Vielleicht hätte mich Prometheus und Spider-Man interessieren sollen, in Wirklichkeit. Keine Ahnung. Aber ich wollte noch ein kleines Bonmot zum Schluss von Star Trek, weil es heißt ja immer, dass von wegen Uhura küsst Kirk, ist so der erste Kuss, der gemischtrassige Kuss im amerikanischen Fernsehen gewesen. Tatsächlich war es unter Zwang. Also das ist das, was ich vorhin erzählt hatte, diese Telekinese-Menschen, die andere Menschen zwingen, zu tun, was sie wollen. Da müssen dann Uhura und noch eine und Spock und Kirk müssen dann eine Theatervorführung aufführen. Und er muss dann Uhura küssen und das ist halt furchtbar, weil beide so wollen halt gar nicht so... Ja, aber komm, und ich dachte so, ja super, der erste Kuss unter Zwang. Das wollten wir doch alle sehen. Das wollten wir doch alle sehen. Ja, ja, schon, aber dass das so unter Zwang passiert ist, das klang immer so romantisch, der erste Kuss, bla bla bla. Und dann dachte ich so, nein, okay, die dann sehe ich das und denke, das war furchtbar, ein furchtbares Erlebnis war es. Ja, außerdem wissen wir ja seit dem neuen Star Trek Film, dass Spock und Uhura zusammengehören, ja. Also und das immer in den Straßen. Da wird's ja überhaupt nicht hinweg, ja? Also ich hatte gestern hatte ich eine Folge gesehen mit Spock, da waren sie auf so einem Planeten, haben so Pflanzen, haben einem so ihre Sporen ins Gesicht gedrückt und dann wurde man ganz lässig und locker und da war dann Spock auch mit so einer Blonden unterwegs. Das war nicht richtig gut, weil dann Kirk wollte, dass er zum Schiff kommt. Der so, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Tschüss. Ist dann an einem Baum rumgeklettert und hat gelacht. Und er musste am Schluss dann auch in die Kamera sagen, es war das erste Mal, dass ich glücklich war. Aber es durfte nicht sein. Naja, mein Gott, damals noch nicht. Aber ich denke, aus Spocks Logik war es ja eher ein Unglück, dass er glücklich war. Wozu denn glücklich sein? So unlogisch. Dachte ich mir dann so. Aber das Geile war auch, dass dann, Spock heißt ja immer so Spock. Dann hat sie gefragt, wie denn sein vulkanischer Name ist. Und er dann so, du könntest ihn eh nicht aussprechen. Und meine Freundin nur so, aber er kann's doch. Ja, aber da reden wir nicht gerne drüber. Genau, da reden wir nicht gerne drüber. Ja, ich habe jetzt mal die erste Staffel von Breaking Bad zum Geburtstag bekommen. Das ist ja so Potenzial. Ja, ich bremse mich da jetzt. Jetzt ruft hier auch noch das Telefon. Was mich auch wieder zu Kickstarter bringt, hat tatsächlich einer, wie heißt der, Walter noch was? Ja. Wir haben so ein Kickstarter-Projekt, also mit den, also so symbolisch gemacht oder halt gestartet, so Walter Dingsbums will seine Meth-Fabrik aufbauen. Er braucht $20.000. Ja, das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, als mit diesen ganzen Drogenbaronen zu verhandeln. Ja. Der hätte er sich was sparen können. Sowas habe ich jetzt gerade gar nicht. Fernsehserien, Sherlock Holmes, die neue natürlich. Doch noch auch die DVDs geholt wegen der Kommentare. Ricky Gervais macht was Neues. Aber es nervt mich, sein Lieblingsopfer, Carl Pokington, Learning English. Sie irgendwie in zwei Sesseln sitzen und versuchen, irgendwie sinnvolle Sachen Menschen zu erklären oder beizubringen, die nicht Englisch sprechen oder gerade Englisch lernen. Was natürlich nicht ganz funktioniert. Es gibt auf YouTube den Pilot. Eine Viertelstunde, kann man mal gucken. Learning English, Ricky Gervais. Aber ich hätte gern, dass er wieder mal was eine normale Serie macht, dann nicht immer so dieses über Karl lachen mit seinem runden Kopf und so. Das sind auch immer so. Ja, gut, das ist vielleicht dann auch irgendwann mal gegessen. Ich weiß nicht, so wie ich ihn einschätze, glaube ich nicht. Das ist ein Quell unendlicher Freude für ihn. Na, ich glaube, Eckhard wird noch länger telefonieren, was? Ja. Nee, ich telefoniere, ich mache gerade Podcast mit Sascha und Stefan, deswegen, die rufen mich schon wieder. Nee, ich dachte, wir winken ja, dann mal, weil ich doch mal jetzt auch lang, oder? Ja, wissen die beiden was. Ja. Ja. Gut, genau, die sollen dich dann anrufen. Ja. Okay, bis dann, ciao. Das war dein kleiner Bruder. Was kann er nicht? Er kommt nicht klar. Ja? Welcher? Keiner hilft ihm. Welcher von meinen kleinen Brüdern? Jan. Jan, okay. Jan möchte irgendeine DVD in QuickTime transformieren, um das damit zu total arbeiten. Easy, soll das doch machen. Ja, aber die Linien sind treppig und er fragt sich, ob das an der Framerate riecht. Wenn du es weißt, ruf ihn an, sag ihm Bescheid, rette ihn. Das weiß Stefan. Ja, genau. Da bin ich ja gespannt. Vielleicht mal auf Kickstarter fragen. Ja, genau. Einfach mal. Ja alles. Vielleicht mal einen Fax an Google schicken per Post. Das sind ja, ja eh die einzigen, die daran verdienen. Die Post, ja. Und so, also okay. Die Bücherhallen Hamburg haben Sucker Punch nicht. Gell? Oh, was ist denn das für ein Verein? Was sind das für ein Verein? Was haben die denn? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, The Kids Are Alright mit Annette Bening und Julianne Moore haben sie auch nicht. Aber den habe ich ja zum Glück jetzt auch endlich zum Geburtstag bekommen. Ja, und? Ist gut? Der ist super, aber ne, also nicht für Leute, die Actionfilme mögen. Es ist schon so mehr so ein Sofa-Film. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schöner. Sah jetzt nicht aus, als ob da eine Verfolgungsjagd im letzten Drittel drin vorkommt. Nee, es ist alles, es ist gentrifiziertestes Südkalifornien und alle sind unheimlich liberal und bauen in ihren Gärten Gemüse an, die sie dann im eigenen Restaurant zu schmackhaften Gerichten, also das ist Mark Ruffalo. Salat. Salat. Ja, Ruffalo hat mir ja sehr gut bei Avengers gefallen. Wie spielt der denn da? Ach, der Hulk. Also Banner natürlich in dem Fall. Ja. Fand ich ziemlich gut. Und ich habe ihn jetzt gerade gesehen in dem relativ fantastisch. In dem relativ untergegangenen Brothers Bloom. Hast du ihn mal gesehen? Nee. Von Rian Johnson, der Brick gemacht hat, der hat danach Brothers Bloom gedreht mit Adrian Brody, Rachel Weisz und Mark Ruffalo. Und ich kann den empfehlen, es ist eine hübsche kleine Komödie, die im Moment in deinem DVD-Höker für 5 Euro zu kriegen ist. Aha. Ist nett. Da halte ich mal die Augen offen. Ja. Im Kino, wo wir gerade bei Filmen sind, war ich übrigens, ich habe vorhin nachgedacht, Snow White and the Huntsman habe ich gesehen. Ach, du hast den gesehen, echt? Ja, und? Ja. Da haben alle gesagt, der wäre so schlecht, da bin ich gar nicht erst rein. Ja. Der hat aber einen schönen Trailer gehabt. Ich fand den Rotkäppchen-Film davor fand ich gut. Und Charlize Theron ist großartig, fantastisch. Ja. Aber die ganze Geschichte mit Kristen Stewart und dem blonden Typen, der Thor gespielt hat, die da durch den Wald stolpern, das ist alles recht stolpern. Recht uninspiriert und du weißt, warum, was soll das jetzt? Also es ist es war langweilig, so ein bisschen, ja, leider. Aha. Schöne ja. Bilder mitunter, wie gesagt, und also Charlize Theron, klasse. Mhm. Ja, 4,99 kann man den vielleicht auch dann mal irgendwann mitnehmen, wenn er irgendwo liegt, aber Was hat deine Tochter dazu gesagt? Die war gar nicht mit. Ach, die war gar nicht mit. Joe und Jack waren mit, aber die fanden ihn beide stinklangweilig. Du sagst aber Charlize Theron war doch klasse. Langweilig. Doof war die Blöde. Okay. Wahnsinn. Ja, den hätte ich mir glaube ich auch nicht mit Jungs angeguckt, muss ich ja zugeben. Ja, ich dachte, da wäre schon, das ist ja so ein bisschen Gothic und so und Schwert und so weiter. Aber es war, nee, lag nicht daran, dass es ein Mädchenfilm war. Es war einfach ein schlechter. Schlecht erzählt. Also die Spannungskurve, ich weiß jetzt gar nicht mehr warum, aber ich kann mich nur erinnern, ja, die laufen ja immer noch da im Wald rum und es passiert nicht so richtig was. Und dann, es war alles unentschieden, es war nicht wirklich auf einen Punkt getrieben und so und es war alles auch relativ vorhersehbar dann, was passiert ist letztlich. Mhm. Eine gewisse Beliebigkeit. Ich kann, wie gesagt, es ist jetzt auch eine Weile her und es hat sich bei mir nicht so eingebrannt, dass ich jetzt sagen könnte, was genau nicht gestimmt hat, aber es war eine Weile her. Okay. Ja, genau, aber der neue Pixar, Brave, Merida, glaube ich, auf Deutsch, der soll ja wieder sehr gut sein. Ja. Irgendjemand meint, das wäre nicht so, aber ich wollte ihn eigentlich auf jeden Fall angucken. Hab mir den Trailer angeguckt und war so ein bisschen so, ich weiß nicht so richtig, aber am Ende gucke ich eh alle Pixar-Filme an. Ja, also man... Ja. Aber wobei ich es nicht so, also bei Dark Knight Rises habe ich den tatsächlich aus Pflichtbewusstsein angeguckt, um die ganze Trilogie gesehen zu haben. Und bei Pixar ist es eigentlich nicht. Ja, Batman ist Schluss. Der wird vielleicht auch besser so jetzt. Jemand anders. Ja, für mich ist ja immer noch der Tim Burton Batman der einzige richtige, der zweite Batman-Film. Der war super, ja. Den fand ich auch sehr gut. Mit Michael Keaton und Michelle Pfeiffer und Danny DeVito. Das ist immer noch mein Lieblings-, mein definitiver Batman-Film irgendwie. Da ist genug Comic drin und ja, es ist auch einfach nur ein weiterer Burton-Film, aber der kam ja zu einem Zeitpunkt, wo dieser noch ein weiterer Burton-Film mit der Musik von Danny Elfman, das war noch nicht ganz, so Meme geworden, ja. Also. Ja, aber du hast schon recht, ich fand den fand ich auch immer ultimativ damals. Wobei so diese Nolan-Geschichte ist doch ganz anderen Touch, finde ich. Finde ich schwer zu vergleichen. Aber ich den zweiten Burton mag ich auch sehr gern. Weil der Pinguin so perfekt. Na klar kann man. Der Pinguin ist super, ja. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich dachte, oh, Michelle Pfeiffer ist ja eine Schauspielerin. Das fand ich gut, was sie da gemacht hat. Geil, ein paar Asspads rein, yeah. Eine Schauspielerin. Die hat Talent, habe ich gedacht. Doppelt. Ich finde Nolans Interpretation an sich besser. Das liegt daran, dass er nicht dieses Märchenland Gotham genommen hat, sondern gesagt hat, ich verankere das jetzt so halbwegs in der Realität. Und dann hat er meiner Meinung nach den Fehler gemacht, dass er das zu realistisch gemacht hat irgendwann. Und irgendwann ist es nicht mehr, geht das Romantische an Comics flöten, aber wie ich ja schon im letzten Podcast sagte, Sex kann er halt nicht und Romantik wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, das wäre nicht mal mein Problem damit. Ich finde nur, der hat sich einfach verzettet, immer mehr. Im zweiten war es schon, wie ihr meint, halt im letzten Drittel und der dritte Teil ist halt nur noch eine Verzettelei irgendwo so. Als der erste rauskam und obwohl er einen Origin erzählt hat, was ich immer langweilig finde, muss ich sagen, war das relativ nachvollziehbar für mich und hat. Nö, ich weiß noch, ich war mit dir und Christopher in Stuttgart, habe ich den zusammen gesehen und wir kamen raus und waren alle sehr angetan. Ja. Also ich finde ihn besser. Der zweite von Burton ist schon sehr schön. Ja. Ich finde auch fast, also wenn es nicht Julie Newmar gäbe, wäre es auch die definitive Catwoman-Darstellung, aber Julie Newmar aus der Fernsehserie war besser. Aus welcher Fernsehserie? Ich kenne nur Eartha Kitt. Die 60er-Jahre-Fernsehserie. Eartha Kitt war die zweite Catwoman in der Fernsehserie, als Julie Newmar nicht mehr da war. Also die hat irgendwie die letzte Season. Viele Catwomans. Ich habe letztens so einen Blogbeitrag. Women. Heißt das, bitte. 10 oder 12 gibt's, glaube ich. Es haben eine Menge Frauen, die gespielt, weil es gibt ja auch schon die Schwarz-Weiß-Serial-Sache aus den 40ern oder sowas, hatten sie Batman, glaube ich, schon mal verfilmt, da kommen schon welche drin vor. Ja, mein Gott, also das Problem, was ich immer mit dem zweiten, und ich gucke den gerne mal an, den zweiten Burton-Batman, das Problem, was ich da mal habe, ist dieses Ding, dass typisch der barocke alte Burton und sicherlich auch, wie man damals halt Filme gemacht hat, zwei Superböse in einem Film ist immer schwierig. Und Catwoman ist richtig klasse, der Pinguin ist richtig klasse. Sie funktionieren sogar in den Szenen zusammen richtig klasse, nur dann insgesamt hast du auf einmal so viel Kram, den du machen musst, dass ich hätte gerne mehr mit Catwoman gehabt. Aber und ich finde mehr mit dem Pinguin in zwei verschiedenen Filmen. Eigentlich immer das Problem bei den Superheldenfilmen, der erste ist noch relativ straight und beim zweiten und dritten kommen dann immer die Figuritis, wo man, ja, der muss noch rein und der muss noch rein und irgendwann sind dann 17 Superschurken und 3 Superhelden und ich weiß auch nicht. Also das fand ich an dem Film meistens nicht gut. Fand ich an dem zweiten von Nolan so gut, dass er zwar zwei Böse drin hat, aber dass der zweite Böse, nämlich Two-Face, kriegst du seinen Origin erzählt via den Joker. Und das fand ich gut gemacht. Das hat gut funktioniert. Alles andere nicht so. Also alles andere im letzten Drittel. Vorher grandios, also wirklich tolle Sachen dabei. Ich finde es auch im dritten eigentlich ganz geil, als sie da in die Wall Street einbrechen. Und mit dann einem Virus, der 8 Minuten braucht. Und rausfahren. Ja, genau. Die gehen rein zu Fuß und dann kommen sie mit Motorrädern raus. Das liegt aber daran, dass die Banker alle mit Motorrädern da ankommen. Das gehört natürlich zum Ende. Die fahren da auf dem Dings rum, ja. Ganz geht klar. Ja so schnell alles immer. Kannst gar nicht zu Fuß machen. Na egal. Willst du dich doch nicht mit dem Segway sehen lassen, dann nimmst du gleich ein Bike. Also wisst ihr, dass da hat irgend so ein Typ hat der Segway aufgekauft und ist dann mit dem Segway irgendwo rumgefahren, ist dann über die Klippe zu Tode gestürzt. Mit dem Segway. Der Erfinder des Segway war das. der von ich der dachte, Klippe gestürzt. Das wäre so ein Typ, der das aufgekauft hätte. Ah, okay. Ich dachte, das wäre der Erfinder gewesen. Ich gucke sofort im Internet. Nicht. Ich schicke einen Fax an Wikipedia und guck mal nach. Damit wir das auch noch wissen. Segway Incorporated, New Hampshire. Ich gucke gerade nach Judy Newmar. Ja. Die ist relativ... Ah ja. Julie Newmar, Original Catwoman, gives Dark Knight Franchise negative review. Ah. Okay. Ich bin die Catwoman. Ich bin die Catwoman. Also offensichtlich hast du recht, Sascha, der Erfinder, den gibt's noch. Gut für ihn. Ja, der Typ, der es gekauft hat, British Millionaire Jimmy Hazelden, died 2010 from injuries apparently sustained falling from a high cliff whilst riding a Segway at the Cliffs of Moher. Ich sag ja, die Schilder sind nicht umsonst da. Cliffs of Moher, ich war immer bei den Cliffs of Kashmir. Die waren bestimmt ganz toll. Ja. Okay, Leute. Okay, dann wir sind über den Zenit, wie man hört. Ich glaube, ja. Ich lass mal die Musik hier einspielen. Genau. Was guckst du? Irgendwas mit Julie Newmar. Julie Newmar. Guck mal, gib's bei Google Pictures ein, dann guck dir die Frau an. Ja, die war. Gib einfach Google Pictures Julie Newmar. Du kannst nicht falsch liegen, Ollen. Okay, dann. Hey, ich wollte doch nur hören, was sie zum neuen Batman sagt. Ach so. Ja, mein Gott. Okay, dann Julie, bye. Bye, bye. Okay. Nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. War toll mit euch. Danke für die Geduld.